uns alle Tage bis ans Ziel der Zeit. Gib uns alle deinen Geist. Gib das Leben, das im Glauben deine Brüder hält. Gib uns alle deinen Geist. Du Herr, gabst uns dein festes Wort. Gib uns alle deinen Geist. Du gehst nicht wieder von uns vor. Gib uns alle deinen Geist. Von den Mächten dieser Weltzeit sind wir hart bedrängt. Gib uns alle deinen Geist. Doch im Glauben hast du uns schon Gottes Kraft geschenkt. Gib uns alle deinen Geist. Du Herr, gabst uns dein festes Wort. Gab uns dein festes Wort. Gib uns alle deinen Geist. Gib deinen du Geist. Du gehst nicht wieder von uns vor. Oh, gib uns alle deinen Geist. Immer wieder will ich singen, gib uns deinen Geist. Gib uns alle deinen Geist, der die Herzen auch die Trägen mit der Freude speist. Gib uns alle deinen Geist, oh Herr, oh Herr, gab uns.